Lektion 2, Übung 13. Frau Regenhardt, geht es heute? Ja, Herr Rübsam, heute habe ich Zeit. Ich meine jetzt. Geht es jetzt? Jetzt geht es auch. Haben Sie jetzt 2 Stunden Zeit? Jetzt? 2 Stunden? Ja, das geht. Ich habe 3 Stunden Zeit. 3? Nicht 2? Ich habe 2, 3 Stunden Zeit. 2, 3? Ja, 2 oder auch 3. Ah, Sie haben 2 Stunden Zeit. Sie haben auch 3 Stunden Zeit. Nicht oder. In Ordnung? Okay, 2 Stunden und 3 Stunden. Was? 2 und 3? Haben Sie 5 Stunden Zeit? Nein, nicht 5. Also nicht 2 und 3? 2 und 3 oder 2 oder 3, das ist doch egal. Ich habe Zeit, jetzt. Moment, Moment, Moment. Es ist jetzt 9 Uhr. Wann haben Sie die 2 Stunden Zeit? Jetzt, von 9 bis 11 Uhr. Gut. Und wann haben Sie die 3 Stunden Zeit? Von 9 bis 12 Uhr. Liebe, gute Frau Regenhardt, Sie sagen, Sie haben von 9 bis 11 Uhr 2 Stunden Zeit, richtig? Richtig. Dann haben Sie von 9 bis 12 Uhr 3 minus 2 ist 1 Stunde Zeit. Lieber, guter Herr Rübsam.